Mitte der 70er Jahre bekam der Schriftsteller Horst Krüger von seiner Redaktion den Auftrag, ein Feature über den Frühling zu schreiben. Ein waghalsiges und fast unmögliches Unternehmen, könnte man meinen, aber der Autor nahm den Auftrag an und entschloss sich, den Frühling auf seiner Reise durch Europa zu begleiten. Reisen Sie nun mit uns auf recht ungewöhnliche Art durch Europa. Die Expedition beginnt in Portugal. Es spricht der Autor. Die Frühlingsreise. 7 Wetterbriefe aus Europa. Von Horst Krüger. Erster Brief, Licht über Portugal. Evora, den 21. März. Meine Liebe, Sie müssen einräumen, dass ich verlässlich bin. Sie wissen doch, ich bin ein Preuße, ich halte mein Wort. Ich schreibe Ihnen jetzt diesen Brief, den ich damals ankündigte. Sie erinnern sich, ich sprach von der Frühlingsreise, die ich durch Europa plane. Sie als kluge und kenntnisreiche Kollegin schüttelten damals den Kopf. Sie sahen mich etwas misstrauisch und schief von der Seite an. Was für eine verrückte Idee, sagten sie, und ich stimmte zu, bei Gott ziemlich verrückt. Liebe Sibylle, wie unsere Träume doch immer zerrinnen vor Ort, ich schreibe Ihnen diesen Brief aus Évora, Südportugal. 34.000 Einwohner, 140 Kilometer östlich von Lissabon, eine skurrile uralte Kunststadt nicht weit von Beja, dem NATO-Stützpunkt, auf dem unsere Bundesluftwaffe immer noch übt. Es ist der 21. März, Frühlingsanfang. Ich sitze in unserer vorzüglichen Fürstensuite, die man uns trotz aller sozialistischen Erhebung hierzulande in der exzellenten Posada dos Loyos großzügig einräumte. Ich bin von Barockmöbeln, Lampen und etwas wackligen Marmortischen umgeben, ein schweres Fürstenbett mit Baldachin lädt zu feudaler Ruhe ein. Ich denke an Sie, ich denke an Berlin, ob es bei Ihnen jetzt regnet, hier scheint die Sonne. Das Dinner im römisch-antiken Speisesaal vorhin hatte etwas von einem Staatsbankett, ein festliches Solo für zwei sehr Fremde, das Essen war delikat, das Schweigen überwältigend, wir sind fast die einzigen Gäste hier. Ach, diese großen und schönen Gebärden der Portugiesen, wenn sie eine Silberschale mit Fischen servieren, so tun sie es mit der Eleganz und dem Aufwand sehr alter Kulturvölker. Sie sind viel weicher, freundlicher als die Spanier, sie sind fast wie Kinder, ein Volk, das jahrhundertelang seine Träume auf dem Meer treiben ließ. Jetzt, nach der Revolution, träumen sie alle von einem Reich der Freiheit, das nichts kostet, nur bringt. Sie werden noch sehr viel lernen müssen. Soll ich die Revolution hier den portugiesischen Frühling nennen? Einerseits schon, andererseits klingt es mir doch etwas zu blumig. Immerhin, hier ist eine Eiszeit zu Ende gegangen. Hier ist etwas geschmolzen, etwas Neues bricht auf. Nennen wir das junge, zarte Pflänzchen Demokratie. Man kann es in jedem Kaffeehaus in Portugal jetzt wachsen sehen. Sieben Männer hinter 7 Marmortischen. Sie halten 7 verschiedene Zeitungen in der Hand, von Mitte rechts bis radikal links. Mich erinnert es an die Weimarer Republik. Der Frühling ist ein Zeitungsfrühling hier. Wir sind zunächst nach Albufeira gefahren, dem Badeort an der Algarve. Es war alles etwas mühsam am Anfang, die leeren Hotels, die ziemlich kalt, ungeheizt sind, jetzt im März, die Angola-Flüchtlinge, die in den Hotelhallen immer noch herumsitzen, wie abgesetzte schwarze Stammesfürsten, die nur beleidigt sind, die Schwierigkeiten mit der Sprache, die Trägheit des Personals, das befreit, noch immer nicht recht weiß, was Arbeit heißt, die unverschämt hohen Preise für Superbenzin. Albufeira wirkt wie ein altes Seeräubernest, über das die 70er Jahre etwas zu hastig die Klarsichtfolie eines westlichen Hochglanztourismus gezogen haben. Mondäne Fischerkarten, Engländer, Deutsche, Amerikaner hocken herum, Winterflüchtlinge, Globetrotter, Nichtstuer, Aufschneider, Luxusgesindel, kein Volk für mich. Frühlingsrauschen, der sanfte Flügelschlag des Lenz, mein Gott, hier ist immer Frühling. Hier blühen schon im Januar die Mandelbäume. Hier reifen jetzt die Orangen an den Bäumen. Immer blüht es hier an der Algarve. Ist das nun das Paradies? Ich schrieb Ihnen schon, ich bin nicht so sicher. Ich bin doch ein Deutscher. Es fehlt mir das herrliche Auf und Ab der Natur, der Rhythmus der Erde, das große Drama vom Stirb und Werde, das wir im Norden, im Osten, im Wechsel der Jahreszeiten erleben. Faust war kein Portugiese. Der ewige Frühling kommt mir wie ein Traum von Friseuren vor, zu schön. Ja, das wäre es eigentlich. Das wäre mein erster Wetterbericht West. Mehr ist im Grunde auch vom portugiesischen Frühling nicht zu vermelden. Es liegt jetzt viel Licht, viel Hoffnung hier über dem alten Land. Möge es ernten, was jetzt beginnt. Ich grüße Sie und Berlin. Zweiter Brief, die Blumen Andalusiens. Cordoba, den 31. März. Lieber Herr Doktor, ich bin wieder gesund, ich melde Ihnen dies mit Befriedigung, ich grüße Sie herzlich und nicht ohne Dankbarkeit, denn im Grunde gaben Sie mir den Rat. Ich war krank, ich röchelte, ich hustete, ich siechte dahin Ende Januar, Sie erinnern sich. Sie waren es, der in diese Grauzonen einer unverkennbaren Winterdepression plötzlich hineinsagten, fahren Sie ruhig weg, lassen Sie alle Pillen und Tropfen und Tabletten liegen, fahren Sie der Sonne, dem Licht, dem Frühling entgegen, Lazarus, steh endlich auf. Recht hatten Sie, darf ich jetzt rückblickend sagen. Wir sind jetzt seit einer Woche in Andalusien, ein hartes und buntes, ein starres und doch blühendes Land, sozusagen ein arabisches Oberbayern. Es ist genauso schön und unaufgeklärt, genauso rückständig und faszinierend für Fremde wie Oberammergau. Die Leute hier haben einen ungeheuren Rhythmus, eine ewige Tanzwut im Leib. Es genügt, ein paar Mal in die Hände zu klatschen und schon beginnt alles auf der Straße zu wippen, zu stampfen, zu treten. Sie stampfen wie Araberhengste. In Granada ging das Gestampfe und Getanze die ganze Nacht, ich weiß auch nicht warum, sicher einem Heiligen zu ehren. In Sevilla bereitet sich Schreckliches vor, Santa Semana, die Karwoche droht. Obwohl es damit noch 2 Wochen Zeit hat, sind düstere Vorzeichen zu erkennen, schon schleichen sich nachts hier endlose Bußprozessionen durch die Altstadt. Tausende von alten Frauen ziehen schwarz verhüllt, mit Lichtern in der Hand, hinter einer Muttergottesstatue her und jammern, beten und murmeln, der reinste Hexensabbat. Die ganze lustvolle Schmerzaufgewühltheit der spanischen Nation feiert hier kurz vor Ostern ihr Gottesdrama, ein finsteres Fest. Soll ich nun in Einzelheiten gehen? Soll ich von Algeciras, dem Licht von Tanger, dem Felsen von Gibraltar erzählen? Gibraltar, wussten Sie das, lieber Doktor, lebt genau wie West-Berlin, ist auch eine Insel, ist auch total abgeriegelt vom Umland. Es wird durch britische Flugzeuge versorgt, die DDR heißt hier Spanien. Soll ich Ihnen von Cadiz erzählen, der alten Hafenstadt tief im Südwesten, und wie wir Juan Carlos dort trafen, den König in Cadiz, ein unbeschreibliches Kasperletheater andalusischer Provinzgottheiten war da im Gang. Die Admiräle und Generäle und Provinzgouverneure standen wie Pinguine, stolzierten dann schwer dekoriert mit der steifen Grazie von Papageien auf und ab, den König erwartend. Ich will lieber des jungen Mannes im Hotel gedenken. Es war morgens, wir gingen eben zum Frühstück und sahen, wie in der Hotelhalle unten ein junger Gast von der Geheimpolizei abgeholt wurde. Er sah so blond, so licht und irgendwie sozialdemokratisch aus. Es konnte nur ein junger Schwede sein. Das ging zack, zack, die dunkle Limousine, 2 graue Mäuse, die noch einmal sein Flugticket checkten, den Jungen ins Auto gestopft, die Koffer dazu und ab ging's zum Flughafen via Stockholm. Wir machen diese Frühlingsreise, wenn ich es so vereinfachend sagen darf, auf wissenschaftlicher Basis, sozusagen in höherer Mission. Ich bin also, bevor wir in Frankfurt aufbrachen, zunächst zum deutschen Wetterdienst nach Offenbach gefahren. Ich wollte das mit dem Einzug des Frühlings in Europa ganz genau wissen. Wir Durchschnittsmenschen von heute meinen doch immer, ach, der Frühling, das ist doch kein Thema der Wissenschaft, der kommt doch von selbst und meistens mit Brausen, so um Ostern. Frühling lässt sein blaues Band, das reicht dann bis Pfingsten. Um es kurz zu machen, es gibt diesen nicht hoch genug zu schätzenden Bericht des Deutschen Wetterdienstes Nummer 101, Band 14, mit dem Titel »Beiträge zur Phänologie Europas, Römisch 1«. 5 Mittelwertskarten, Erstfrühling bis Herbst, von dem zu Unrecht nicht berühmten Dr. Fritz Schnelle, Offenbach am Main, 1965. Nämlicher weist auf Karte 2 für ganz Europa den mittleren Beginn der Apfelblüte aus. Von den Meteorologen wird nämlich der Frühling nicht nach dem Kalender, sondern nach dem Stand der Apfelblüte festgelegt. Dr. Fritz Schnelle, unser Reiseführer, hat in 10-jährigen Forschungen nachgewiesen, dass der Frühling exakt am 21. März in der Algarve beginnt. Er ist ein Wandervogel. 10 Tage später soll er im Raum Malaga eintreffen. Es soll hier in Andalusien eine herrliche Apfelblüte ausbrechen. Ich frage Sie nur, lieber Doktor, haben Sie schon einmal einen andalusischen Apfelbaum gesehen? Ich nicht bisher. Thank you. Dritter Brief, Spaniens grüne Küste. San Sebastian, den 10. April. Liebe Simone, ist das ein Wetter hier. Es regnet, es gießt, es rauscht und strömt seit Tagen. Ganz San Sebastian ist ein sprühendes Wasserballett. Der Fluss vor unserem Hotel, ich glaube, er heißt Rio Urumea, drückt seinerseits nicht minder heftig seine Wassermassen ins Meer. Das spritzt und peitscht nur so. Es ist unmöglich auszugehen. Wir sitzen im Hotel. Du hast recht gehabt damals, San Sebastian erinnert entfernt an Baden-Baden, ein altmodischer Badeort aus den Gründerjahren mit monströsen Hotelkästen, lauter leere Luxusdampfer einer sterbenden Klasse, die pompöse Badekultur von gestern zerbröckelt und verschimmelt hier langsam. Und doch, liebe Simone, wir sind weitergekommen. Du weißt, dass wir in Sachen Frühling reisen. Wir suchen, wir riechen, wir fühlen und schmecken. Wo ist er denn? Wir kamen aus Madrid und Burgos. Er war nicht zu sehen. Man fährt durch eine gewaltige Berglandschaft. Und wenn man nach sehr vielen Schleifen die letzten Passhöhen überwunden hat, ungefähr 40 Kilometer vor der Küste, während man immer tiefer sinkt, kommt man plötzlich in ein ganz anderes Spanien-Baskenland. Und da geschah es dann auch. Es war vor 3 Tagen, es regnete noch nicht, es schien eine sanfte, milchige Sonne. Wir fuhren eben in Santillana del Mare ein, dem kleinen Touristendörfchen bei Altamira, dem Höhlenort. Da, während ich nach einem Hotel suchte, sahen wir dieses Wunder am Straßenrand. Ich war fasziniert, ich war hingerissen, da standen Apfelbäume, du wirst es nicht glauben, sie blühten spanisch. Die schöne, kräftige Blüte, die uns für September, Oktober den köstlichen Apfel verheißt, sie ist bei allem strahlenden Weiß durch einen rosaroten Schein zu erkennen, der zunächst bei der Knospe unter dem grünen Deckblatt, später dann aber auch im Blütenkelch zu erkennen ist. Weiß-rot ist also die Signalfarbe zunächst, später verliert sich das dann. Gestern in unserem Madrider Hotel, kurz vor dem Einschlafen, habe ich es auf unserer Apfelkarte noch nachgelesen, da stand neben Bilbao 10. April. Wie präzis wir doch sind. Es ist heute der 7. April. Du kannst das Datum am frühen Stand der Knospen ablesen. In 3 Tagen muss der Frühling hier eintreffen. Wir haben frei bis dahin. Liebe Simone, dies soll auch ein Gruß aus dem Baskenland sein. Dies hier ist ja im Unterschied zu Andalusien ein hochentwickeltes Land. Industrialisierung zieht sich an der Nordküste entlang und verdreckt das grüne Land. Wir sahen von weitem Bilbao. Es ist tatsächlich jenes Bilbao, das unser einer von Brecht-Songs zu kennen meint. Es war, als wir vorbeifuhren, in eine einzige Wolke von Rauch und Qualm und Industrieschmutz gehüllt. In solchen Ballungsräumen sammelt sich unweigerlich revolutionärer Geist an. Da ist alles vergiftet. Wir fuhren weiter. Wir waren auf dem Weg nach Guernica. Ach, diese großen Namen. Guernica ist eine Schiffe, ein Mythos, nicht anders wie Verdun oder Stalingrad. Ein Bild hat diese Stadt weltberühmt gemacht. Guernica wurde 1937 im Spanischen Bürgerkrieg durch einen Bombenangriff der Faschisten fast völlig zerstört. Das Vorspiel zum Zweiten Weltkrieg, die Generalprobe auch für Görings junge Luftwaffe. Picassos herrliches Wandgemälde hat dieses erste Opfer des modernen Luftkrieges für immer unvergesslich gemacht. Es hängt heute im Museum of Modern Art in New York, und wenn man mit solchen Erinnerungen im Kopf dann dort einfährt, ist alles enttäuschend. Nichts erinnert an das, was war. Die Stadt ist längst wieder wie früher neu aufgebaut. Vierter Brief, die Schönheit der Loire, Chambord, den 20. April. Lieber Freund, endlich ist es soweit, endlich kann ich dir den Brief schreiben, auf den ich lange gehofft habe. Wir sind, wenn ich es recht sehe, jetzt auf dem Höhepunkt unserer Reise. Ist dir bewusst, dass die Schönheit das Sterbliche ist? Wusstest du, dass sich im Frühling die meisten Selbstmorde ereignen? Also kein Hymnus, kein strahlende Frühlingstrompete, obwohl im Augenblick hier ein makelloser Frühling ist. Wir wohnen in dem kleinen, sehr intimen Hotel Saint-Michel, direkt gegenüber diesem Zauberschloss der Loire, Chambord genannt. Hier im Tal der Loire ist jetzt ein Frühling im Gang, wie gemalt von den französischen Impressionisten. Es flimmert und glitzert alles im silbrigen Morgenlicht. Es ist angenehm warm, der Himmel blau. Die Loire ist ein sehr breiter, flacher Fluss mit hellen Sandstränden, bisweilen kleine Inseln und Sandbänke im Wasser. Mit einem Satz ein Anglertraum für Franzosen. Weiden bücken sich tief ins Wasser, Pappeln strecken sich hoch ins Licht, Birken stehen im jungen Grün. Und dann unser Reiseziel, unsere Zielgruppe, sozusagen unsere Apfelbäume. Die, die wir in Portugal immer suchten, im Wörterbuch vor allem. Die, die wir in Andalusien nicht fanden. Die, deren Ahnung uns erst bei den Basken zuteil wurde. Hier stehen sie rum, Massen. Und in Plantagen, das wird wohl alles im scharfen Calvados-Schnaps enden. Es ist so, denke ich, man muss nicht. Der Mensch muss keineswegs erwachsen und reif und richtig vernünftig werden. Die Jugend hat ihre eigene Wahrheit. Ach, diese Gesichter der Erwachsenen, der älteren Menschen, der sogenannten Erfolgreichen im Leben. Wie oft habe ich sie gesehen, beobachtet, die, die sich morgens um 7 in der Straßenbahn drängen, die, mit denen wir mittags um 2 in einem Warenhauslift in den 5. Stock fahren, die, die des Abends hinter ihrem Mercedes-Stern am Steuerrad so rabiat nach Hause drängen, aus ihren Gesichtern spricht meist Enttäuschung, Verfehlung, missratener Traum. Das fängt alles so leuchtend und hoffnungsfroh an mit 17. Und wenn sie dann 40 oder 50 sind, was blieb? Fast nichts. Der Traum der Jugend ist ausgeträumt. Die scharfen Züge um die Mundwinkel, Verbitterung, die vielen Falten um den Hals, das Alter steigt über den faltigen Hals ins Gesicht. Das Doppelkinn, die schöne Kontur ist hin. Der eine ist dick, der andere spindeldürr. Der eine ist aschgrau, der andere krebsrot geworden, täglich werden die Haare weniger. Lieber Freund, kennst du die Loire-Schlösser? Ich kann dir unseren Standort, dieses kleine Hotel Saint-Michel gegenüber Schloss Chambord, für alle Fälle empfehlen. 3 Tage lang haben wir hier die blühende Landschaft und all ihre Schlösser abgefahren. Es ist ja kein Mangel. Amboise, Chenonceau, Loche, Langeais, Chinon, Azay, de Rideau, Cheverny, Chaumont und wie diese 2 Sternpunkte im Polyglott alle heißen, massenhaft Schlösserglück. Nachdem ich das jetzt gesehen habe, muss ich sagen, so imponierend, so großartig ist das meiste nicht. Viele Schlösser sind nur sehr alte Landsitze, die modern. Manche sind kaum der Rede wert. Da könnten sich Schloss Büdingen oder Kranichstein in Hessen genauso touristisch zieren. Ich will vom schönen Frankenland, von der Würzburger Residenz oder Schloss Pommersfelden nicht reden. Das sind Perlen der Kunst, gemessen an manchen Landschabracken, die hier nur vergammeln. Nur Schloss Chambord, von dem ich dir schreibe, es entschädigt für alles. Ein Traumgebilde der Fantasie, ein Märchen in Stein hinreißend, ich meine nicht seine Größe, seine sehr raffinierte Innenarchitektur, obwohl seine 440 Zimmer von feudaler Kultur auch bemerkenswert sind. Ich meine seine Dachkonstruktion. Ich habe so etwas Bizarres und Grotesk-Absurdes noch nie gesehen. Von seiner halben Höhe ab wird das Schloss ganz von seiner schwerlastenden Dachkonstruktion bestimmt. Das Dach ist mit unzähligen Türmen, Giebeln, Kaminen und neuen Häusern oben so überladen, dass es dort eine Stadt für sich bildet. Eine komplette Loire-Stadt, auf dem Dach ganz eng zusammengedrückt. Von weitem sieht es aus, als wenn da die Reste eines Gelages lauter Rotweinflaschen gestapelt stünden. Jetzt bin ich noch einmal bei meinem Thema. So ein Schloss ist natürlich völlig sinnlos vom Standpunkt reifer und praktischer Vernunft. Die Gewerkschaften würden heute seinen Bau nicht zustimmen, das bin ich sicher. Im Etat Frankreichs war Chambord ein glatter Blindgänger, eine Fehlinvestition. Eine herrliche Blüte, die nie etwas trug, nie reif wurde, nie fruchtete. Sie ist vollkommen zwecklos gewesen. Nur schöner Traum wie die Jugend. Ist das nicht der Frühling? Für ein paar Wochen sind wir wie Eros. Wir blühen und dann. Fünfter Brief, Erwachen am Oberrhein, Oberrottweil am Kaiserstuhl, 30. April. Sehr geehrter Herr Professor, ich weiß, ich bin Ihnen längst diese Rechenschaft schuldig. Sie haben mich Ende Februar in Ihrem Haus beim Deutschen Wetterdienst in Offenbach so ausführlich und streng beraten. Es ist heute der 30. April, 2 Monate später. Sie führten mich damals kursorisch in die Grundlagen der Phänologie ein. Ich erfuhr nicht ohne Staunen, dass es diese hochinteressante Wissenschaft von den Erscheinungen eben die Phänologie gibt, die die Wachstumsereignisse und Wachstumsphasen der Pflanzenwelt in Europa heute beobachtet und präzis verarbeitet in sehr eindrucksvollen Landkarten. Die Landwirtschaft des EG-Raumes weiß es Ihnen zu danken. Ich lernte so markante Entwicklungsphasen wie Blattentfaltung, Blüte, Fruchtreife, Laubverfärbung und Laubfall feinsäuberlich zu unterscheiden. Ich wurde belehrt, wie kritisch dabei Witterungselemente wie Temperaturen, Niederschlag, Strahlung, Sonnenschein, Wind, Luftfeuchtigkeit zu berücksichtigen wären. Lauter Selbstverständlichkeiten dachte ich aufmüpfig, heimlich im Hinterkopf. Nur komisch, dass die Wetterpropheten trotz ihres imponierenden wissenschaftlichen Aufwandes so kümmerliche Ergebnisse erzielen. Auf ihre Wettervoraussage im Radio ist im Ernstfall doch kaum Verlass, oder? Ich erfuhr, dass ich all meine kindlichen Vorstellungen von Maiglöckchen, Tulpen und Forsythienblüte begraben müsse. Dies eben sei nicht der Frühling. Es wurde mir beschieden, dass der Deutsche Wetterdienst in Offenbach sich mit allen Gelehrten der Welt dahingehend geeinigt hat, dass allein die Tage des mittleren Beginns der Apfelblüte maßgeblich sind. Das war wie ein Bundesgerichtshofurteil für mich, höchstrichterlich, man muss sich da unterwerfen. Der Apfel ist ja im Volksmund schon immer ein Symbol für Liebe, Fruchtbarkeit, Jugend und Schönheit gewesen. Ich verweise aber auch auf die Sündhaftigkeit des Apfels eben im Christentum. Jener, so zeigten sie mir an ihrer Karte, beginne in Europa am 21. März an der Algarve zu blühen. Das hinge mit dem Atlantik, also mit dem milden Golfstrom zusammen. Er eile nicht, er rase nicht, er brause auch nicht, wie unsere Dichter früher meinten. Er ziehe von dieser Westküste Europas fast genüsslich im Wanderschritt los. Er braucht gut 90 Tage, bis er endlich oben in Lappland ist. Pro Tag legt der Frühling nur 30 Kilometer auf seinem Einzugswege von Südwesten nach Nordosten zurück. Ein humanes Tempo, meine ich. Man könnte ihn bequem mit dem Fahrrad begleiten, zur Not gar zu Fuß. Wir machten es mit dem Auto. Seine Einzugswege. Auch hier wurde ich belehrt und überrascht. Man kann zwei Routen wählen. Er zieht sich einmal von Portugal kommend an der Südküste Spaniens entlang, klettert über Alicante, Valencia, Barcelona, über Südfrankreich zur Riviera hoch. Dort ist er nach Dr. Fritz Schneller am 10. April. Er wandert dann durch das liebliche Rhonetal hoch zur burgundischen Pforte. Das ist sein volkstümlicher, sozusagen gewöhnlicher Weg. Man kann ihm aber auch, wie wir es taten, auf seinem verzwickteren, delikateren Weg quer durch die Höhen und Tiefen Spaniens bis an die Biskaya folgen. Er wandert dort über Bordeaux und Nantes, dann ins Tal der Loire. Er küsst die Schlösser dort wach und trifft sich mit dem anderen, dem gewöhnlichen Frühling, genau am heutigen Tage, da ich Ihnen dies schreibe, in der burgundischen Pforte unweit von Basel. Er bricht dann über den Rheingraben mit großer Entschlossenheit nach Deutschland ein, zieht sich über den Kaiserstuhl, die Bergstraße bis Frankfurt hin, von dort ab ist sozusagen kein Halten mehr, er ergießt sich in Windeseile über den Rest. Ganz Deutschland, das Kapitalistische und das Kommunistische blühen gemeinsam, wie wenn es nie eine deutsche Teilung gegeben hätte, exakt am 10. Mai. Merkwürdig, dass die DDR nie dagegen protestiert hat, die haben doch auch Meteorologen, oder? Wir sitzen jetzt im Kaiserstuhl. Ich schreibe Ihnen diesen Brief aus Oberottweil, dem Weindorf, das ich dankbar schmecke in jedem Schluck. Es ist, obwohl 30. April, heute ziemlich kühl. Es regnet. Ich bin eben ein Deutscher, ein hoffnungsloser Germane. Ich meine, im Grunde geht nichts über den Wechsel der Jahreszeiten bei uns, der oft voller Tücken ist, mit Glatteis im Februar und meiner Wintergrippe. Ich fühle wie Faust, ich liebe den großen Rhythmus der Erde, dieses Stirb und Werde, wie man sagt. Es klingt vielleicht etwas großartig, aber ist doch in uns. Verwandlung und Wechsel ist das Geheimnis des Lebens. Ich schrieb es schon einmal aus Portugal, die ewige Sonne ist doch ein Traum für Friseure, zu schön für uns Menschenkinder. Es ist gut, wenn es im Sommer heiß ist und brennt. Es ist gut, wenn das alles im Herbst dann noch einmal aufleuchtet, noch einmal zum rot-gelben Lodern kommt und dann sanft zerfällt. November-Tristesse. Auch das Dunkel ist Leben. Das Leben kommt aus der Nacht. Wir alle kommen aus dem dunklen Mutterschoß gekrochen. Es ist gut, wenn dann der Winter mit viel Schnee und klirrender Kälte kommt und nur wer im Eis, im Frost, in kahler Winterlandschaft wirklich froh, kann dann den Frühling, warum soll ich es jetzt nicht sagen, das Wunder der Auferstehung erleben, vom Eise befreit, na und so weiter, Faustmotive, Ostergefühle. Was ist das? Das Leben erwacht. Du siehst ja, das Leben, das weg war, kommt jetzt zurück. Du bist nicht tot, du wirst leben. Es geht weiter mit dir und der Welt. Das ist für mich der Frühling, darf ich es so schlicht und unwissenschaftlich sagen. Sehr geehrter Herr Professor, ein Gruß aus dem kalten und nassen Kaiserstuhl nach Offenbach. Sechster Brief, Preußischer Frühling. Potsdam, den 10. Mai. An das neue Deutschland, Zentralredaktion. Sehr geehrte Herren, ungern schreibe ich diese Anrede. Ich habe lange geschwankt. Ich hätte gern, liebe Kollegen, werte Freunde vom anderen Teil Germanys geschrieben. Doch lasse ich das, man kann nie wissen. Sie könnten darin eine Einmischung in ihre inneren Angelegenheiten, eine Anbiederung der Bourgeoisie, also eine Provokation sehen. Das will ich nicht. Ich bin auch für Abgrenzung. Man muss die beiden Deutschlands sehr klar auseinanderhalten. Sehr geehrte Herren, schreibe ich also brav bürgerlich und etwas zu preußisch steif, ich möchte Ihnen mit diesen Zeilen danken, dass Sie mir Eingang und Zutritt zu Ihrer Republik gewährten. Die Baumblüte in Werder war immer mein Traum. Wir hatten da früher von unserem Berliner Gymnasium aus ein Landschulheim. Ich habe es gesucht, nicht mehr gefunden. Wir haben da in den 30er Jahren als Burschen oft nach dem Rudern getafelt, den fadköstlichen Obstwein aus Werder, wie schmeckt er denn? Ich hoffe, es kränkt Sie nicht. Sie nehmen es nicht als Provokation. Wir wohnen seit 4 Tagen hier in Potsdam im Zizilienhof. Kost und Logis sind gut. Immerhin, wir konnten uns überzeugen, dass die Apfelbäume in Werder sehr ordentlich, beinahe stramm stehen und tun, was sich laut Wetterdienst jetzt am 10. Mai für Sie schickt. Sie blühen. Sie werden den LPGen ihre Früchte planmäßig erbringen, so hoffe ich. Und sonst, wieder fühle ich mich gehemmt, darf ich es trotzdem sagen, dieses schöne alte Haveldorf Werder schien mir ziemlich heruntergekommen. Ich hatte es ganz anders als Erinnerung im Kopf. Es war schwierig, ein ordentliches Restaurant zu finden. Ich weiß, es gibt sie, nur haben sie immer geschlossen oder Ruhetag heute oder sind so überfüllt oder man muss mit der Bedienung so lange warten, bis man von selbst wieder geht. Wir liefen über die Insel. Es gibt fast nichts, das in diesem alten Ausflugsort wirklich einlädt zu bleiben. Die alte Frau vor der Kirche, die wir schließlich fragten, wo man sich hier nun erquicken könne, im Geist und im Magen, und die etwas klapprig und kopfschüttelnd zu uns sagte, wirklich, man muss sich ja schämen, hier zerfällt alles und war doch früher so schön. Sicher hatte sie Unrecht, sehr geehrte Herren, sicher sieht sie das Ganze vom falschen Klassenstandpunkt aus, ich erwähne es nur. Nehmen Sie es mit Fassung hin, sehr geehrte Herren. Ich will es Ihnen ganz preußisch direkt und ungeschminkt sagen. Gerade im Frühling spürt unser einer von draußen kommen die enge und steife Verklemmtheit Ihrer Republik zu massiv. Sicher ist sie so stickig gar nicht, aber Frühling, wissen Sie, der, den ich jetzt begleitet habe, 6 Wochen lang von Portugal ab, er hat etwas von luftiger Weite, von Bewegung, von dauerndem Unterwegssein an sich. Er ist ein Wandervogel, der die Freiheit liebt. Im Mai merkt man in Potsdam einfach zu sehr, die Wucht ihrer Staatsgrenzen. So etwas Bösartiges mag der Frühling nicht. Er ist gewöhnt, sich frei zu bewegen. Man riecht zu viel Enge und Kleinkariertheit im Mai bei ihnen. Ein ungeheurer Provinzgeruch liegt immer noch über der Republik. Rotpreußischer Beamtenmief. Wer wird hier die Fenster öffnen? Siebter Brief, der Geist von Helsinki. Helsinki, den 2. Juni. Liebe Sibylle, es wird Sie überraschen, von mir noch einmal einen Gruß zu bekommen. Ich schrieb Ihnen aus Portugal, aus Évora, den ersten Gruß am 21. März. Ich bin recht ermattet, werden Sie es mir glauben, wir sind 12.000 Kilometer mit dem Auto gefahren. Wir sind 6 Wochen dauernd unterwegs gewesen. Ich kenne das jetzt, Heimatlosigkeit, fahren, fahren, weiter. Ich finde, man kann das Thema viel einfacher haben. Zu Hause bleibt doch zu Hause wie Sie und all die anderen. Der Frühling wird kommen, bestimmt. Es wird kalt sein und grau in unserer Region. Es wird lichtlos und fad sein. Aber dann, Ende Februar, wird es heller. Die Sonne wird steigen, bläulicher Ton in der Morgenluft manchmal. Es knackt dann im Eis, es rührt sich in der Erde. So Mitte März liegt plötzlich ein linder, weicher Geschmack in der Luft. Die Wiesen, die Felder, die Sträucher, alles wird langsam grün und beginnt zu blühen. Ich bin also gestern mit der Finnair nach Helsinki geflogen und als die Maschine zur Landung ansetzte, die Dächer der Stadt beinahe streifte, was sah ich einschwebend in diese friedliche und menschenfreundliche Stadt? Es standen Apfelbäume im Vorfeld des Flughafens. Wir schreiben heute den 2. Juni. Sie wissen, was das bedeutet? Es ist Frühling. Es wird jetzt licht und bunt hier im hohen Norden. Skandinavien erwacht. Der Tod ist auch hier besiegt. Europa wird leben. Ich grüße Sie und Berlin im Geist von Helsinki, wenn ich so sagen darf, möge er nie verwelken. Die Frühlingsreise. 7 Wetterbriefe aus Europa. Von Horst Krüger. Es sprach der Autor. Ton Jürgen Wolf. Schnitt Sonja Schröder. Assistenz Bernd Hasenecker. Regie Klaus Lindemann. Das war eine Produktion vom Sender Freies Berlin aus dem Jahr 1977.